auf ihre Beute zu. Das Sandmännchen tot, der Exorzist findet keine Ruhe. Papa, Mama, Zombie. Papa, Mama, Zombie. Schattenlichter huschen, unheimlich im Raum. Ferngesteuert auf der Scheibe, matt im Fiebertraum. Nen Videoclip gemacht, so richtig schön brutal, mit Blutverrat und Niederlage.